Das wird er sein. Ich werde nachsehen. Nein, bleib, Dora. Ich werde selbst öffnen. Ach, da bist du ja endlich. Stepan Fedorow. Stepan, welches Glück. Guten Tag, Dora. Drei Jahre sind es her. Ja, drei Jahre. Am Tage meiner Verhaftung wollte ich euch treffen. Wir haben auf dich gewartet, die ganze Zeit. Die Monate vergingen. Mein Herz krampfte sich immer mehr zusammen. Wir wagten nicht mehr, uns anzuschauen. Und wir mussten wieder einmal unsere Wohnung wechseln? Ja, ich weiß, Annenkopf. Und dort unten? Was dort unten? Ich meine das Gefängnis. Nun, ich bin geflohen. Wir waren alle froh, als wir hörten, dass du die Schweiz erreichen konntest. Die Schweiz war ein anderes Gefängnis, Annenkopf. Was sagst du? Dort sind sie doch wenigstens frei. Die Freiheit ist ein Gefängnis, solange noch ein einziger Mensch auf Erden unterjocht wird. Ich war frei, aber ich musste immer an Russland und seine Sklaven denken. Ich bin glücklich, Stepan, dass die Partei dich hierher gesandt hat. Es war notwendig. Ich wäre sonst erstickt. Handeln. Endlich wieder handeln. Wir werden ihn töten, nicht wahr? Gewiss. Wir werden diesen Henker ins Jenseits befördern. Du bist der Chef, Annenkopf. Ich werde dir gehorchen. Ich brauche dein Versprechen nicht, Stepan. Wir sind alle Brüder. Wir haben Disziplin nötig. Im Gefängnis habe ich das begriffen. Die Revolutionär-Sozialistische Partei braucht Disziplin. Nur so werden wir den Großfürsten beseitigen und die Tyrannei niederschlagen. Setz dich doch, Stepan. Du musst müde sein nach der langen Reise. Ich bin nie müde, Dora. Ist alles vorbereitet? Seit einem Monat beobachten zwei der Unseren jede Bewegung des Großfürsten. Dora hat das nötige Material gesammelt. Ist die Proklamation schon abgefasst, die wir nach dem Attentat an die Mauern kleben werden? Ja, ganz Russland soll es erfahren. Der Großfürst wurde durch einen Bombenanschlag der Revolutionärsozialistischen Partei gerichtet, um die Befreiung des russischen Volkes zu beschleunigen. Der kaiserliche Hof soll auch wissen, dass wir entschlossen sind, den Terror so lange auszuüben, bis das ganze Land dem Volk zurückgegeben ist. Ja, Stepan, alles ist bereit. Der Augenblick ist nahe. Was ist meine Aufgabe? Vorerst wirst du Dora helfen. Schweizer, dessen Nachfolger du sein sollst, hat schon mit ihr zusammengearbeitet. Ist er getötet worden? Ja. Auf welche Weise? Ein Unfall. Ich verstehe. Und weiter? Wir werden sehen. Du hast dich nötigenfalls bereit zu halten, mich zu vertreten und die Verbindung mit dem Zentralkomitee aufrechtzuerhalten. Wer sind unsere Kameraden? Voinov hast du ja in der Schweiz kennengelernt. Ja. Ich habe Vertrauen in ihn, trotz seiner Jugend. Und Janek ist dir wohl noch von früher her bekannt. Janek? Kalajew. Wir nennen ihn auch den Dichter. Das ist kein Name für einen Terroristen. Janek ist vom Gegenteil überzeugt. Er sagt, die wahre Dichtung sei immer revolutionär. Unsinn. Nur die Bombe ist revolutionär. An was denkst du, Stepan? Würde eine einzige Bombe genügen, um dieses Haus in die Luft zu sprengen? Eine einzige wohl nicht, aber sie würde das Haus beschädigen. Wie viele Bomben sind nötig, um Moskau in die Luft zu sprengen? Du bist verrückt, Stepan. Was willst du damit sagen? Nichts. Ich gehe nachsehen. Stepan! Guten Tag, Voinov. Stepan! Ist alles gut abgelaufen? Ja. Hast du die Durchfahrt vom Palais zum Theater genau studiert, Voinov? Ja, ich kann sie jetzt in allen Einzelheiten aufzeichnen, Annenkopf. Schau her. Hm. Da. Bis zur Tiflisallee werden die Anfahrtswege jedes Mal geändert. Mhm. Aber der Engpass am Ausgang der Allee ist nicht zu umfahren. Hier haben wir um die fragliche Zeit immer Verkehrsstauungen. Mhm. In einer scharfen Linkskurve biegt die Route dann in unsere Straße ein. Der Wagen wird unter unseren Fenstern durchfahren. Was bedeuten die zwei Kreuze? Ein kleiner Platz, wo die Pferde wegen des holprigen Pflasters langsam gehen müssen. Und das da ist das Theater, wo sie anhalten. Mhm. Nach meiner Meinung sind das die besten Stellen. Gut. Und wie steht's mit der Ochrana? Ja, es hat während der Durchfahrt immer eine Menge Polizeispione. Bist du von ihnen beeindruckt? Mir ist nicht gerade wohl dabei. Niemand fühlt sich wohl in der Umgebung von Polizeispionen. Beruhige dich, Wojnow. Oh, ich fürchte mich nicht. Ich bin nur nicht gewöhnt zu lügen, das ist es. Alle Welt lügt. Gut lügen, das ist die Hauptsache. Es ist nicht so leicht. Als Student lachten mich meine Kameraden aus, weil ich mich nicht verstellen konnte. Ich sagte immer, was ich dachte. Schließlich hat man mich auch deshalb von der Universität weggejagt. Warum? Bei der Geschichtsprüfung fragte mich der Professor, auf welche Weise Peter der Große die Stadt Petersburg aufgebaut hätte. Gute Frage. Mit Blut und der Peitsche, antwortete ich. Da wurde ich rausgeschmissen. Und dann? Ja, ich begriff, dass es nicht genügt, die Ungerechtigkeit anzuklagen. Man muss sein Leben hingeben, um sie zu bekämpfen. Jetzt bin ich glücklich. Obwohl du lügen musst? Ja, ich lüge und versuche mich zu verstellen. Aber an dem Tage, wo ich die Bombe werfe, werde ich nicht mehr lügen. Was ist das? Ich gehe öffnen. Das wird Janek sein. Wieso? Das war doch nicht das vereinbarte Signal. Es macht Janek Spaß, das Klingelzeichen zu ändern. Er hat sein eigenes Signal. Janek, das hier ist Stepan, der anstelle von Schweizer tritt. Sei willkommen, Bruder. Danke. Janek, bist du sicher, dass du den Wagen des Großfürsten auch im nächtlichen Straßenverkehr genau erkennst? Ja, ich konnte ihn zweimal im Muse betrachten. Ich erkenne ihn unter Tausenden. Ich habe mir alle Einzelheiten genau gemerkt. Zum Beispiel, ein Glas der linken Laterne ist gespalten. Und die Polizeispitzel? Die schwärmen nur so herum. Aber wir sind alte Freunde. Sie kauften mir heute sogar Zigaretten ab. Hat Pavel die Nachricht bestätigt? Jawohl. Der Großfürst geht diese Woche bestimmt noch ins Theater. Sobald Pavel Tag und Stunde erfahren hat, wird er unseren Hauswart benachrichtigen. Wir haben Glück, Dora. Ja. Oh, deine Augen blicken immer so traurig, Dora. Wir müssen fröhlich sein und stolz. Es gibt noch Schönheit und Freude. Dort, wo ich dir mein liebend Herz erschlossen, habe ich des Sommers Schönheit erst genossen. Du erinnerst dich also noch der Verse, Dora? Du lächelst? Wie glücklich ich bin. Wir verlieren unsere Zeit. Einen Kopf, ich glaube, wir müssen den Hauswart benachrichtigen. Gut. Dora, willst du mit Wojnow hinuntergehen? Vergiss das Trinkgeld nicht. Wojnow wird dir nachher behilflich sein, in deinem Zimmer das Material bereitzustellen. Komm, Wojnow. Ich werde die Bombe werfen. Nein, Stepan. Die Ausführenden sind schon bezeichnet. Ich bitte dich, Annenkopf. Du weißt, was das für mich bedeutet. Nein, Befehl ist Befehl. Ich werfe die Bombe auch nicht. Ich werde hier warten. Die Disziplin ist hart. Wer wirft die erste Bombe? Ich. Wojnow wirft die zweite, wenn meine das Ziel verfehlen sollte. Du, Janek? Überrascht dich das? Du hast also kein Vertrauen zu mir. Für diesen Anschlag braucht es Erfahrung. Erfahrung? Du weißt genau, dass man eine Bombe nur einmal schleudert und dass man dann... Nur noch keiner hat sie zweimal geworfen. Es braucht eine feste Hand dazu. Sieh dir meine Hand an. Glaubst du, sie wird zittern? Ich würde den Tyrannen vor mir haben und zögern? Wie kannst du das glauben? Selbst wenn mein Arm schwach würde, dann weiß ich ein sicheres Mittel, um den Großfürsten zu töten. Welches Mittel? Ich werfe mich unter die Hufe der Pferde. Beim Aufschlag wird die Bombe von selbst losgehen. Unsinn, Janek. Man muss die Flucht versuchen. Die Organisation braucht dich. Ich werde gehorchen, Ankov. Welche Ehre für mich. Ich werde mich würdig erzeigen. Stepan, du wirst auf der Straße sein. Während Janek und Wojnow den Wagen auflauern. Du wirst vor unseren Fenstern auf und ab gehen. Sobald die Bombe explodiert und ein Tumult entsteht, packst du irgendeinen am Kragen und schreist nach der Polizei. Das wird Verwirrung stiften und Janek die Flucht erleichtern. Dora und ich warten hier auf den Augenblick der Proklamation. Und wenn wir ein wenig Glück haben, dann vernichten wir den Großfürsten. Ja, ich werde ihn vernichten. Welch ein Glück, wenn das gelingt. Aber der Großfürst, das ist nichts. Wir müssen weiter nach oben zuschlagen. Erster Großfürst. Und wenn es fehlschlägt, Ankov, dann sollten wir es den Japanern nachmachen. Was willst du damit sagen? Während des Krieges haben sich die Japaner nicht ergeben. Sie begingen Selbstmord. Du hast nicht an Selbstmord zu denken. An was denn? An den Terror. Immer wieder. Um Selbstmord zu begehen, muss man sich selbst lieben. Ein echter Revolutionär kann sich nicht selbst lieben. Ein echter Revolutionär. Warum behandelst du mich so, Stepan? Was habe ich dir getan? Ich liebe die Leute nicht, die aus Langeweile revolutionär werden. Stepan! Ja, ich bin brutal und offen. Für mich ist der Hass kein Spiel. Wir sind nicht hier, um uns zu bewundern. Wir sind hier, um das Ziel zu erreichen. Weshalb beleidigst du mich? Wer hat dir gesagt, dass ich mich langweile? Ich weiß nicht. Du änderst das vereinbarte Klingelzeichen, wenn es dir passt. Du sagst Verse auf, du willst dich unter die Pferde werfen und jetzt das Selbstmord. Ich traue dir nicht. Du kennst mich nicht, Bruder. Ich liebe das Leben. Ich bin revolutionär geworden, weil ich das Leben liebe. Ich liebe das Leben nicht. Ich liebe die Gerechtigkeit, die über dem Leben steht. Jeder dient der Gerechtigkeit nach seiner Art. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir verschieden sind, Stepan. Wir müssen uns lieben, wenn wir es können. Wir können es nicht. Was hast du dann unter uns zu suchen? Ich bin gekommen, um einen Menschen zu töten, nicht um ihn zu lieben, noch um seine andere Art anzuerkennen. Du wirst ihn nicht allein töten und doch nicht im Namen des Nichts. Du wirst ihn mit uns zusammen töten und im Namen des russischen Volkes und der Gerechtigkeit. Nur das ist deine Rechtfertigung. Ich habe das nicht nötig. Meine Rechtfertigung habe ich mir im Gefangenenlager geholt. Vor 3 Jahren. In einer einzigen Nacht und für immer. Und ich dulde nicht genug! Seid ihr denn wahnsinnig? Habt ihr vergessen, wer wir sind? Brüder! Aufeinander angewiesen für ein einziges Ziel. Die Beseitigung der Tyrannen und die Befreiung des Landes. Wir töten zusammen und nichts kann uns trennen. Komm, ins Nebenzimmer, Stepan. Wir müssen die Signale für das Attentat vereinbaren. Ankoff. Lass gut sein, Janik. Stepan hat gelitten. Ich werde mit ihm reden. Er hat mich beleidigt, Ankoff. Was gibt's? Nichts. Gehen wir an die Arbeit, Stepan. Was gibt es, Janik? Stepan und ich sind aneinander geraten. Er liebt mich nicht. Ich glaube, er liebt niemanden. Wenn einmal alles zu Ende ist, wird er glücklicher sein. Sei nicht traurig deshalb. Ich bin traurig, Dora. Ich will von euch allen geliebt sein. Für die Organisation habe ich alles geopfert. Wie kann ich es denn ertragen, wenn sich meine Brüder von mir wenden? Manchmal habe ich den Eindruck, dass mich niemand versteht. Ist es denn mein Fehler? Ich bin ungeschickt, ich weiß es, aber... Sie lieben und verstehen dich. Aber Stepan ist nun einmal anders. Nein, ich weiß, was er denkt. Schon Schweizer hat von mir gesagt, so ungewöhnlich, um ein Revolutionär zu sein. Ich möchte Ihnen erklären, dass ich nicht ungewöhnlich bin. Manchmal finden Sie mich ein bisschen verrückt. Trotzdem, ich glaube wie Sie an die Idee. Wie Sie will ich mich opfern. Auch ich kann geschickt und schweigsam und brauchbar sein. Nur, ich finde das Leben immer noch schön. Ich liebe die Schönheit und das Glück. Und deshalb hasse ich den Despotismus. Wie soll ich Ihnen das erklären? Die Revolution gewiss, aber die Revolution für das Leben. Um dem Leben eine Chance zu geben. Verstehst du, Dora? Ja, Janik, ich verstehe dich. Und trotzdem schicken wir Menschen in den Tod. Wer wir? Du willst sagen, ja, das ist nicht dasselbe. Oh nein, wir töten ja, um eine Welt aufzubauen, in welcher niemand mehr töten wird. Wir sind bereit, Verbrecher zu sein, damit endlich einmal die Unschuld auf Erden einzieht. Und wenn es nicht so wäre? Schweig, du weißt sehr gut, dass das nicht möglich ist. Du hast die Kraft des Glaubens. Warum hast du verlangt, die erste Bombe zu werfen, Janik? Kann man von terroristischen Taten sprechen, ohne daran teilzunehmen? Nein, du hast recht. Man muss an erster Stelle stehen, in der vordersten Reihe. Ja, in der vordersten Reihe steht man dem letzten Augenblick am nächsten. Daran müssen wir denken. Aus diesem Gedanken schöpfen wir den Mut und die Begeisterung, die wir nötig haben, die du nötig hast. Seit einem Jahr denke ich an nichts anderes. Für diesen einen Augenblick habe ich bis heute gelebt. Und ich weiß jetzt, dass ich an Ort und Stelle sterben möchte, an Seite des Großfürsten. Mein Blut bis zum letzten Tropfen verströmen. Oder in der Flamme der Explosion verbrennen, nichts von mir zurücklassen. Verstehst du jetzt, warum ich verlangt habe, die Bombe zu werfen? Für die Idee zu sterben, das ist die einzige Möglichkeit, der Idee würdig zu sein. Das ist ihre Rechtfertigung. Auch ich wünsche mir diesen Tod. Töten und sterben. Aber für mich gibt es ein noch größeres Glück. Das Schafott. Daran habe ich auch gedacht. Im Augenblick des Attentats zu sterben, lässt etwas unvollendet. Zwischen dem Attentat und dem Schafott jedoch liegt eine ganze Ewigkeit. Vielleicht die einzige Ewigkeit für uns Menschen. Dieser Gedanke soll dir helfen. Wir zahlen mehr, als wir schulden. Was willst du damit sagen? Wir sind verpflichtet zu töten, nicht wahr? Wir opfern entschlossen ein Leben. Das einzige Leben. Ja. Aber zum Attentat zu streiten und dann zum Schafott, das heißt sein Leben zweimal hergeben. Wir zahlen mehr, als wir schulden. Ja, das heißt zweimal sterben. Ich danke dir, Dora. Jetzt bin ich meiner sicher. Was hast du? Du sagst nichts. In wenigen Stunden müssen wir aus diesem Traum erwachen und handeln. Vielleicht ist es besser, wir sprechen vorher davon, um eine Überraschung, ein Versagen zu verhindern. Ich werde nicht versagen. Sprich, was du denkst. Das Attentat, das Schafott, zweimal sterben, das ist das Leichteste. Dein Herz wird es ertragen. Aber an erster Stelle zu stehen. An der ersten Stelle wirst du ihn sehen. Wen? Den Großfürsten. Kaum eine Sekunde lang. In dieser Sekunde wirst du ihn sehen. Oh, Janik, du musst es wissen, du musst gewarnt sein. Ein Mensch ist ein Mensch. Vielleicht hat der Großfürst seelenvolle Augen. Du wirst sehen, wie er das Ohrläppchen reibt oder lächelt. Wer weiß, vielleicht trägt er auch eine Schnittwunde vom Rasieren. Und wenn er dich nun anschaut, in diesem Augenblick? Nicht er ist es, den ich töte. Ich töte den Despotismus. Gewiss, es ist der Despotismus, der vernichtet werden muss. Ich kenne den Großfürsten nicht. Aber du wirst ihn sehen. Von ganz nah. Ich werde ihn nicht sehen. Warum? Willst du die Augen schließen? Nein. Aber mit Gottes Hilfe wird in diesem Augenblick der Hass über mich kommen und mich blind machen. Wer war es, Annenkopf? Der Hauswart. Der Großfürst wird bereits morgen ins Theater fahren, um 7 Uhr. Es muss alles vorbereitet werden, Dora. Ja. Morgen Abend um 7 Uhr. Ich werde ihn töten. Mit Freuden. Wo sind Sie, Annenkopf? Sie sind an Ihren Plätzen. Stepan hat seine Zigarette angezündet. Jetzt muss der Großfürst jeden Augenblick kommen. Horch! Ist das nicht ein Wagen? Nein. Setz dich, Annenkopf. Das beruhigt. Wir können jetzt nichts mehr tun. Doch. Unsere Brüder beneiden, die auf der Straße stehen. Dein Platz ist hier. Du bist der Chef. Ja, ich bin der Chef, aber

Ich habe dir noch meine Instruktionen zu geben, komm. Es ist nicht dein Fehler, Janek. Voinov wäre auch sonst schwach geworden. Ich habe ihn in diese Situation gebracht, Dora. Hätte ich die Bombe geworfen, das Ziel verfehlt? Ich weiß, Voinov hätte seine Pflicht getan. Weißt du, was er mir eines Tages sagte? Er wiederholte unaufhörlich, dass er glücklich sei. Ja, aber er sagte, dass es außerhalb der Gemeinschaft für ihn kein Glück gäbe. Es gibt nur unsere Organisation, sagt er. Sonst gibt es nichts. Es ist wie eine Ritterschaft. Und jetzt steht er allein. Wie traurig das ist, Dora. Voinov wird wiederkommen. Nein. Ich kann mir vorstellen, was ich an seiner Stelle empfinden würde. Ich wäre verzweifelt. Ach, lass diese Gedanken, Janek. Vor 2 Tagen strahlte dein ganzes Gesicht. Schien, als würdest du zu einem großen Fest gehen. Und heute... Heute weiß ich, was ich eben vorher nicht wusste. Du hattest recht, das ist nicht so einfach. Ich glaube, das sei leicht zu töten, die Idee genüge dazu und der Mut. Jetzt aber weiß ich, dass es kein Glück im Hass gibt. Dieses Böse, all das Böse in mir und in den anderen, der Mord und die Feigheit und die Ungerechtigkeit. Ja, ich muss ihn töten. Aber ich werde bis zum Ende gehen, weiter noch als der Hass. Darüber hinaus gibt es nichts mehr. Es gibt die Liebe. Die Liebe? Nein. Der Liebe bedürfen wir nicht. Wie kannst du das sagen, Dora? Ich kenne doch dein Herz. Es gibt zu viel Blut, zu viel rohe Gewalt. Die, welche der Gerechtigkeit wahrhaft dienen, haben kein Recht auf Liebe. Sie gehen dem Ziel entgegen, wie ich, erhobenen Hauptes, den Blick geradeaus. Was hat die Liebe in diesen stolzen Herzen zu schaffen? Die Liebe neigt sanft die Häupter, Janek. Wir aber, wir haben einen steifen Nacken. Wir lieben unser Volk. Wir lieben es, das ist wahr. Wir lieben es mit einer großen, einsamen Liebe, mit einer unglücklichen Liebe. Wir leben fern vom Volk, eingeschlossen in unseren Zimmern, verloren in unsere Gedanken. Und das Volk selbst, liebt es uns? Weiß es, dass wir es lieben? Das Volk ist stumm. Schweigen. Schreckliches Schweigen. Aber gerade das heißt Liebe. Alles hingeben. Alles opfern ohne Hoffnung auf Antwort. Vielleicht. Es ist die absolute Liebe. Die reine, einsame Freude, die in mir brennt. Aber in gewissen Stunden frage ich mich, ob die Liebe nicht etwas anderes ist. Ob sie nicht aufhören kann, nur ein Monolog zu sein. Ob es nicht hin und wieder auch einer Antwort bedarf. Siehst du, manchmal stelle ich mir vor, die Sonne scheint, die Häupter neigen sich sanft, das Herz lässt seinen Stolz fahren und die Arme öffnen sich. Ach, Janek, wenn man das vergessen könnte. Eine einzige kleine selbstsüchtige Stunde. Verstehst du das? Ja, Dora, das nennt man Zärtlichkeit. Du errätst alles. Doch kennst du die Zärtlichkeit wirklich? Liebst du die Gerechtigkeit zärtlich? Liebst du unser Volk mit dieser Hingabe und Sanftheit? Oder liebst du es mit der Flamme der Empörung und der Rache? Siehst du? Und mich? Liebst du mich mit Zärtlichkeit? Niemand wird dich je so lieben, wie ich dich liebe. Und liebst du mich in der Einsamkeit und mit aller Selbstsucht? Würdest du mich auch lieben, wenn ich ungerecht wäre? Du antwortest mir nicht. Aber sage mir, könntest du mich lieben, wenn ich nicht der Organisation angehörte? Wo wärst du dann? Ich erinnere mich an die Zeit, da ich studierte. Ich lachte viel, ich war damals sehr hübsch. Ich verbrachte Stunden mit Spazierengehen und Träumen. Du, würdest du mich lieben, wenn ich leichtsinnig und unbekümmert wäre? Ich gebe alles drum, wenn ich ja sagen könnte. Du, dann sage ja. Und wenn du glaubst, dass es war, sage ja. Auch angesichts der Gerechtigkeit des Elends und des geknechteten Volkes. Ja? Ja, ich bitte dich, Jannik. Trotz den sterbenden Kindern, trotz denen, die man hängt und die man zu Tode peitscht. Schweig, du. Nein, ein einziges Mal musst du dein Herz sprechen lassen. Ich warte drauf, dass du mich rufst. Dass du mich rufst über diese ganze vergiftete, ungerechte Welt hinweg. Schweig, schweig, schweig. Mein Herz spricht ja nur von dir. Aber in dieser Stunde darf es nicht zittern. In dieser Stunde? Ich vergaß. Sei nicht böse, Jannik. Ich war unvernünftig. Es macht die Müdigkeit. Auch ich hätte es dir nicht sagen können. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind Gerechte. Es gibt eine Wärme, an der wir nicht teilhaben dürfen. Ach, habt Mitleid mit den Gerechten. Tja, das ist unser Los. Die Liebe ist für uns unmöglich. Aber ich werde den Großfürsten töten. Und dann gibt es einen Frieden. Für dich und für mich. Wann werden wir diesen Frieden finden? Am Tage nachher. Jannik, es ist Zeit. Ich bin bereit. Endlich, endlich. Leb wohl, Bruder. Ich werde in Gedanken bei dir sein. Leb wohl, Stepan. Dora, leb wohl. Nein, nicht leb wohl. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Jannik. Wir werden uns wieder treffen. Dora, ich... Russland wird glücklich werden. Russland soll glücklich werden. Gehen wir, Jannik. Ich komme an, Kuff. Wie entschlossen er wegging. Ich hatte Unrecht, Jannik nicht zu trauen. Ich liebte seine Begeisterung nicht. Er hat sich vor dem Madonnenbild bekreuzigt. Hast du es gesehen, Dora? Ist er gläubig? Jannik geht nicht in die Kirche, Stepan. Trotzdem, er hat eine religiöse Seele, das ist es, was uns trennt. Ich bin härter als er, ich weiß es. Für uns, die wir nicht an Gott glauben, bleibt nur die strengste Gerechtigkeit oder dann die Verzweiflung. Für Jannik ist selbst die Gerechtigkeit hoffnungslos. Er hat eine weiche Seele, aber seine Hand ist fest. Er ist mehr wert als seine Seele. Er wird den Großfürsten töten, das ist sicher. Und das ist auch gut so. Wir müssen vernichten. Aber du sagst nichts, Dora. Liebst du ihn? Es braucht Zeit, um zu lieben. Wir haben kaum Zeit für die Gerechtigkeit. Du hast recht, es gibt zu viel zu tun. Diese Welt muss von Grund auf zerstört werden. Kannst du Jannik und Alinkow vom Fenster aus sehen? Nein, sie haben sich unter die Passanten gemischt. Sie werden ihre Posten wohl schon bezogen haben. Stepan, sage einmal der Hass. Wie? Sprich die zwei Worte aus. Der Hass. Der Hass? Gut. Jannik konnte dieses Wort sehr schlecht aussprechen. Ich verstehe. Du verachtest mich. Bist du aber auch sicher, dass du im Recht bist? Ihr feilscht um alles, was ihr tut, im Namen der Liebe. Ich aber, ich liebe nicht, ich hasse. Ja, ich hasse meinesgleichen. Was habe ich mit ihrer Liebe zu schaffen? Ich habe das Gefängnis gekannt vor 3 Jahren und seit 3 Jahren trage ich seine Spuren auf mir. Möchtest du, dass ich weich werde und eine Bombe wie ein Kreuz mit mir herumschleppe? Nein, ich bin zu weit gekommen. Ich weiß zu viel. Da, schau meine Brust. Siehst du die Zeichen ihrer Auspeitschung? Die Zeichen ihrer Liebe. Verachtest du mich nun? Wer wird den Schmerz verachten? Auch dich liebe ich. Verzeih mir, Dora. Jahre des Kampfes, der Angst und der Strafkolonie haben mich hart gemacht. Woher könnte ich die Kraft nehmen zu lieben? Mir bleibt nur noch die Kraft zum Hass und das ist besser, als überhaupt nichts zu fühlen. Ja, das ist besser. 7 Uhr. Gleich wird der Großfürst vorbeifahren. Komm ans Fenster, Dora. Da ist er. Einen Kopf braucht es, eine Bombe nicht zu werfen. Janek, ist es gelungen? Es ist gelungen. Oh, Volk! Oh, Freude! Wir haben ihn getötet. Wir sind es, die ihn getötet haben. Ich! Wen haben wir getötet? Janek? Den Großfürst. Reinigen diese Zelle, aber mach rasch. Ja, schon recht, Herr Wärter. Oha, da sitzt ja schon einer drin. Wie heißt du, Bruder? Volker. Bist du auch verurteilt? Es scheint so. Was hast du getan? Ich habe getötet. Hattest du Hunger? Nicht so laut. Was sagst du, Wärter? Nicht so laut. Ich lasse euch trotz der Vorschriften reden, aber sprich leiser, wie der Alter hier. Hattest du Hunger, Volker? Nein, ich hatte Durst. Und dann? Dann nahm ich eine Axt und schlug alles zusammen. Es scheint, dass ich 3 getötet habe. Nun, Herrchen, jetzt nennst du mich nicht mehr Bruder. Du bist starr. Nein. Auch ich habe getötet. Wie viele? Einen einzigen. Was sagst du da? Das ist nichts. Ich habe den Großfürsten Sergius getötet. Den Großfürsten? Schau mir einer dieses Herrchen an. Sag mal, das ist wohl schwerwiegend. Das ist schwerwiegend. Aber das musste sein. Warum? Du lebtest doch sicher bei Hofe. Weibergeschichten, was? Gut gebaut, wie du bist. Ich bin Sozialist. Leiser. Ich bin Revolutionärsozialist. Leiser. Schöne Geschichte. Hattest du das nötig? Du brauchtest dich doch nur ruhig zu verhalten und alles wäre in Ordnung gewesen. Die Welt ist für euch Herrchen da. Nein, sie ist für dich geschaffen. Es gibt zu viel Elend. Und zu viel Verbrechen. Wenn es weniger Elend gäbe, dann gäbe es auch weniger Verbrechen. Wenn die Erde befreit wäre, dann wärst du nicht hier. Ich weiß nicht. Aber befreit oder nicht? Es ist nie von Gutem, einen Tropfen über den Durst zu trinken. Es ist nie von Gutem, gewiss. Doch man trinkt nur, weil man sich gedemütigt fühlt. Es wird eine Zeit kommen, da man es nicht nötig hat zu trinken. Da niemand sich gedemütigt fühlen wird, weder Herr noch armer Teufel. Dann werden wir alle Brüder sein. Und die Gerechtigkeit wird unsere Herzen erleuchten. Sprich doch nicht so laut. Und du, Alter, beeile dich. Ja. Ich traue der ganzen Sache nicht. Man lässt sich nicht ins Gefängnis setzen, um anderen Predigten zu halten. Und dann ist da noch etwas anderes. Was denn? Sag mal, was geschieht mit denen, welche Großfürsten umbringen? Man hängt sie. Ach! Trotzdem du ein Herrchen bist, will ich dich nicht betrügen. Man schwatzt, man verbringt so seine Zeit. Aber wenn du gehängt werden sollst, so ist das schlimm. Warum? Vorwärts, Alter, sag es ihm. Weil du zu mir nicht wie zu einem Bruder reden darfst. Ich bin es, der die Verurteilten hängt. Bist du denn nicht selber ein Sträfling? Ganz richtig. Aber man hat mir vorgeschlagen, diese Arbeit zu übernehmen. Für jeden Gehängten erlassen sie mir ein Jahr Gefängnis. Das ist ein gutes Geschäft. Um deine Verbrechen zu sühnen, zwingen sie dich also, andere zu begehen? Oh, das sind keine Verbrechen, denn es geschieht im Namen des Gesetzes. Übrigens ist ihnen das alles gleichgültig. Und wie manchmal hast du schon? Zweimal. Du bist also ein Henker. Und was bist du? Wärter, lass mich mit diesen Gefangenen hier allein. Komm, Alter. Guten Tag. Kennen Sie mich nicht? Aber ich kenne Sie. Schon berühmt geworden? Wie? Darf ich mich vorstellen? Sie schweigen? Ja, ich verstehe. Verschwiegenheit, nicht wahr? Hier, es muss schwer sein, 8 Tage lang Verschwiegenheit zu bewahren. Heute wollen wir dieses Schweigen aufheben. Sie werden Besuche erhalten. Dazu bin ich ja schließlich hier. Ich habe Ihnen schon Foka geschickt. Ein Ausnahmefall, finden Sie nicht auch? Ich dachte, er könnte Sie interessieren. Nun, sind Sie zufrieden? Es tut gut, nach 8 Tagen Gesichter zu sehen, nicht wahr? Das hängt vom Gesicht ab. Oh, angenehme Stimme, warmer Klang. Sie wissen, was Sie wollen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, missfällt Ihnen mein Gesicht. Ja. Oh, das tut mir wirklich leid. Aber das ist nur ein Missverständnis. Erstens ist die Beleuchtung hier sehr schlecht. In einem unterirdischen Verlies wirkt niemand sympathisch. Und übrigens kennen Sie mich gar nicht. Manchmal ist ein Gesicht abstoßend. Aber dann, wenn man das Herz kennt... Genug. Wer sind Sie? Skuradov, Polizeiminister. Ein Knecht. Zu Ihren Diensten. Doch an Ihrem Platz würde ich etwas weniger stolz zeigen. Am Anfang will man die Gerechtigkeit und endet damit, eine Polizeitruppe zu organisieren. Übrigens, die Wahrheit schreckt mich nicht. Ich will offen mit Ihnen sein. Sie interessieren mich. Und ich biete Ihnen die Mittel an, um Ihre Begnadigung zu erwirken. Welche Begnadigung? Ihre Begnadigung. Ich biete Ihnen die Freiheit an. Wer hat Sie darum gebeten? Man bittet nicht um seine Freiheit, man erhält sie, mein Lieber. Haben Sie noch niemandem eine Gunst erwiesen? Denken Sie gut nach. Ich weise Ihre Begnadigung ein für allemal zurück. Hören Sie mich wenigstens an. Obgleich es den Anschein hat, bin ich nicht Ihr Feind. Ich gebe zu, dass Sie in Ihren Bestrebungen nicht Unrecht haben. Nur, was den Mord anbetrifft... Ich verbiete Ihnen, dieses Wort zu gebrauchen. Oh, oh, schwache Nerven. Wie? Ja, aufrichtig, ich wünsche Ihnen zu helfen. Mir helfen? Ich bin bereit, die Konsequenzen meiner Tat auf mich zu nehmen. Aber ich verbitte mir diesen vertraulichen Ton von Ihnen. Wie Sie wünschen. Jedoch, es hat da einigen Schaden gegeben, nicht wahr? Lassen wir den Großfürsten und die Politik beiseite. Immerhin ist der Tod eines Menschen verursacht worden. Und was für ein Tod? Ich habe nur ein Urteil vollstreckt. Ich habe die Bombe auf Ihre Tyrannei geschleudert, nicht auf einen Menschen. Ganz ohne Zweifel. Aber es war ein Mensch, den sie getroffen hat. und es ist ihm nicht wohl bekommen. Sehen Sie, mein Lieber, als man die Leiche fand, da fehlte der Kopf. Ja, er war einfach weg, der Kopf. Vom übrigen Rest konnte man zur Not einen Arm und den Teil eines Beines erkennen. Schweigen Sie. Gut. Ich wollte nur sagen, wenn Sie darauf beharren, von einem Urteil zu sprechen, das heißt, dass einzig Ihre Partei den Wahrspruch und die Ausführung vollzogen hat und dass der Großfürst nicht durch eine Bombe, sondern durch eine Idee getötet worden ist, dann freilich haben Sie keine Begnadigung nötig. Wenn wir aber auf den Augenschein zurückkommen, dann müssen wir feststellen, dass Sie den Kopf des Großfürsten in die Luft gesprengt haben. Und das ändert die ganze Sachlage. Nicht wahr? Dann haben Sie eine Begnadigung nötig. Ich möchte Ihnen dazu verhelfen. Aus reiner Sympathie. Glauben Sie mir. Was wollen Sie? Ich interessiere mich nicht für Ideen. Ich interessiere mich für Personen. Meine Person steht über Ihnen und über Ihren Herrn. Sie können mich wohl töten, aber nicht richten. Ich weiß, wohin aus Sie wollen. Sie suchen eine schwache Stelle und erwarten, dass ich in Tränen ausbreche und bereue. Sie täuschen sich. Was ich bin, das geht Sie nichts an. Was Sie etwas angeht, das ist unser Hass, mein Hass und der Hass meiner Brüder. Er steht zu Ihren Diensten. Der Hass? Schon wieder eine Idee. Was aber keine Idee ist, das ist der Mord. Und natürlich auch die Konsequenzen davon. Ich will sagen, die Reue und die Strafe. Und jetzt kommen wir der Sache auf den Grund. Was ich betonen möchte, Sie dürfen sich nicht den Anschein geben, den Kopf des Großfürsten vergessen zu haben. Wenn Sie dem Rechnung tragen, dann hilft Ihnen die Idee nichts mehr. Sie werden sich zum Beispiel schämen, statt stolz auf Ihre Tat zu sein. Und von dem Augenblick an, dass Sie sich schämen werden, werden Sie wünschen, weiterzuleben, um die Tat wieder gut zu machen. Die Hauptsache ist, dass Sie sich entschließen, zu leben. Und wenn ich mich dazu entschließe? Begnadigung für Sie und Ihre Kameraden. Haben Sie sie verhaftet? Nein, eben nicht. Doch wenn Sie sich entschließen, zu leben, werden wir zur Verhaftung schreiten. Was sagen Sie da? Habe ich richtig verstanden? Gewiss. Aber bleiben Sie vorerst ruhig. Überlegen Sie sich. Vom Standpunkt der Idee aus können Sie Ihre Kameraden nicht ausliefern. Vom Standpunkt der tatsächlichen Verhältnisse aber erweisen Sie Ihren Kameraden einen Dienst. Sie ersparen ihnen neue Unannehmlichkeiten und entreißen sie gleichzeitig dem Gallen. Überdies wird Ihr Herz Frieden finden. In jeder Beziehung ist es also ein lohnender Handel. Nun? Meine Brüder werden Ihnen bald die Antwort geben. Ah, noch ein Verbrechen. Wirklich, es scheint eine Berufung zu sein. Nun, meine Aufgabe ist beendet. Ich bin betrübt, aber ich sehe, Sie halten zu Ihren Ideen. Ich kann Sie nicht davon trennen. Sie können mich nicht von meinen Brüdern trennen. Auf Wiedersehen. Noch etwas. Warum haben Sie in diesem Fall die Großfürstin und die Kinder verschont? Wer hat Ihnen das gesagt? Ihr Auskundschafter. Er benachrichtigt auch uns, zum Teil wenigstens. Also, weshalb haben Sie sie verschont? Das geht Sie nichts an. Glauben Sie, ich werde Ihnen sagen, warum. Eine Idee kann wohl einen Großfürsten töten. Aber sie kann sich nur schwer dazu verstehen, diese Tat auch an Kindern zu begehen. Das ist es, was sie entdeckt haben. Nun drängt sich die Frage auf, wenn die Idee keine Kinder töten kann, verdient sie es dann, dass man um ihretwillen einen Großfürsten tötet? Ich werde Ihnen... Antworten Sie mir nicht. Sie werden die Antwort der Großfürstin geben. Der Großfürstin? Ja, sie will sie sehen. Ich bin vor allem deshalb gekommen, um mich zu versichern, ob diese Besprechung möglich sei. Sie ist es. Vielleicht wird die Unterhaltung sogar ihre Meinung ändern. Die Großfürstin ist Christin. Die Seele. Verstehen Sie? Die Seele ist ihre Spezialität. Ich will sie nicht sehen. Ich bedauere, sie besteht darauf. Nach dem, was vorgefallen ist, schulden Sie ihr übrigens einige Aufmerksamkeit. Man sagt, dass nach dem Tod Ihres Gatten Ihr Verstand etwas gelitten hat. Wir wollen ja nicht widerreden. Falls Sie Ihre Meinung ändern, vergessen Sie meinen Vorschlag nicht. Ich werde wiederkommen. Da kommt sie. Nach der Polizei die Religion. Man verwöhnt sie. Wirklich. Auf Wiedersehen. Hoheit. Was wollen Sie? Sieh mich an. Viele Dinge sterben mit einem Menschen. Ich weiß es. Mörder können dies nicht wissen. Wenn sie es wüssten, wie könnten sie Menschen sterben lassen? Ich habe die Gattin meines Opfers nun gesehen. Jetzt wünsche ich, allein zu sein. Nein, auch ich will dich anschauen. Ich kann nicht mehr allein sein. Früher, wenn ich litt, konnte ich meinem Leiden in die Augen sehen. Damals tat es wohl zu leiden, aber heute, nein, ich kann nicht mehr allein sein und schweigen. Zu wem soll ich denn sprechen? Die anderen wissen nichts von diesen Dingen. Sie machen traurige Mienen. Dann gehen sie essen und schlafen. Schlafen vor allem. Ich dachte, du würdest mir gleichen. Auch du schläfst nicht, ich weiß es. Und zu wem soll man von dem Verbrechen sprechen, wenn nicht zum Mörder? Welches Verbrechen? Ich erinnere mich nur an einen Akt der Gerechtigkeit. Dieselbe Stimme. Du hast die gleiche Stimme wie er. Alle Männer nehmen denselben Ton an, wenn sie von der Gerechtigkeit reden. Er sagte, das ist gerecht. Und man hatte zu schweigen. Er irrte sich vielleicht, so wie du dich irrst. Er verkörperte die höchste Ungerechtigkeit, die das russische Volk seit Jahrhunderten schmachten lässt. Auch wenn ich mich irren sollte, das Gefängnis und der Tod sind meine Belohnung. Ja, du leidest, aber du hast ihn getötet. Er ist unverhofft gestorben. Ein solcher Tod ist nichts. Nichts! Du hast das Schreckliche nicht gesehen. Man hat dich ja sogleich weggeführt. Inmitten der Polizisten hast du noch Reden gehalten. Ich kann das verstehen. Es sollte dir darüber hinweghelfen. Ich bin wenige Minuten nachher am Tatort angelangt. Ich habe es gesehen. Was ich noch konnte, habe ich auf die Tragbare geladen. Was für Blut! Ich hatte ein weißes Kleid an. Schweigen Sie. Weshalb? Ich sage die Wahrheit. Weißt du, was er machte, 2 Stunden bevor er starb? Er schlief auf einem Fauteuil, die Füße auf einem Stuhl, wie immer. Er schlief und du hast ihm aufgelauert im grausamen Dunkel. Hilf mir jetzt! Du bist jung. Du kannst nicht so schlecht sein. Ich hatte keine Zeit, jung zu sein. Warum so trotzig? Hast du nie Mitleid mit dir selbst? Nein. Du hast Unrecht. Es erleichtert. Ich selbst habe nur Mitleid mit mir selber. Man hätte mich mit ihm töten sollen, statt mich zu verschonen. Ich habe nicht sie verschont, sondern die Kinder, die mit ihnen waren. Ich weiß. Ich liebe sie nicht sehr. Es sind der Neffe und die Nichte des Großfürsten. Waren sie nicht schuldig wie ihr Onkel? Nein. Kennst du sie? Meine Nichte hat ein verstocktes Herz. Sie weigert sich, den Armen Almosen zu bringen. Sie hat Angst, sie zu berühren. Ist sie nicht ungerecht? Der Großfürst liebte wenigstens die Bauern. Er trank mit ihnen. Und ihn hast du getötet. Sicher bist du auch ungerecht. Die Erde ist leer. Das alles hat keinen Zweck. Sie wollen mich weich machen und zur Verzweiflung bringen. Das wird Ihnen nicht gelingen. Lassen Sie mich in Ruhe. Willst du nicht mit mir beten und die Tat bereuen? Wir wären nicht mehr allein. Lassen Sie mich auf meinen Tod vorbereiten. Wenn ich nicht sterbe, bin ich ein Mörder. Sterben? Du willst sterben? Nein, du musst leben und dich fügen, ein Mörder zu sein. Hast du ihn nicht getötet? Gott wird dich richten. Welcher Gott? Der meine oder der ihre? Der Gott der heiligen Kirche. Die Kirche hat hier nichts zu schaffen. Dient sie nicht einem Meister, der auch das Gefängnis gekannt hat? Die Zeiten haben geändert. Die heilige Kirche hat das Erbe ihres Meisters geteilt. Geteilt? Was willst du damit sagen? Sie hat die Segnungen für sich behalten und es uns überlassen, Wohltätigkeit zu üben. Wem uns? All denen, die ihr aufknüpft. Ich bin nicht ihre Feindin. Sie sind es. Wie alle ihres Standes und ihres Klüngels. Wenn es etwas Verwerflicheres gibt, als ein Verbrecher zu sein, so dies jemand zum Verbrechen zu zwingen, der nicht dazu geschaffen ist. Schauen Sie mich an, ich schwöre Ihnen, dass ich nicht dazu geschaffen war, zu töten. Sprechen Sie nicht in diesem feindlichen Ton mit mir. Sehen Sie, die Zellentüre ist zu. Ich übergebe mich Ihnen. Unser Blut trennt uns. Aber wir können uns in Gott finden, am Ort des Unglücks. Beten Sie wenigstens mit mir. Nein, ich zähle nicht mehr auf ein Beisammensein mit Gott. Aber wenn ich sterbe, dann werde ich mit denen beisammen sein, die ich liebe. Mit meinen Brüdern, die in diesem Augenblick an mich denken. Beten wäre Verrat an ihnen. Was sagen Sie da? Nichts, als dass ich glücklich sein werde. Ich habe einen großen Kampf durchzuhalten und ich werde ihn durchhalten. Aber wenn das Urteil gesprochen ist und alles zur Hinrichtung bereit, dann werde ich am Fuß des Galgens Ihnen und dieser grässlichen Welt den Rücken kehren und mich ganz der Liebe überlassen, die mich erfüllt. Verstehen Sie mich? Es gibt keine Liebe als die zu Gott. Doch, die Liebe zur Kreatur. Was kann man anderes tun, als sie zu vernichten oder ihr zu verzeihen? Mit ihr sterben. Man stirbt einsam. Auch er ist einsam gestorben. Wer sich heute liebt, muss zusammen sterben, wenn er vereint bleiben will. Die Ungerechtigkeit trennt. Auch die Schande trennt, der Schmerz und das Böse, das man anderen antut, das Verbrechen trennt. Leben ist eine einzige Tortur, denn Leben trennt. Und jetzt verlassen Sie mich. Ich lasse sie allein. Ich bin gekommen, um sie zu Gott zu führen. Aber sie wollen sich selber richten und sich selber retten. Sie können es nicht. Gott wird es können, wenn sie leben bleiben. Ich werde ihre Begnadigung verlangen. Nein, ich verbiete es ihnen. Ich werde ihre Begnadigung verlangen. Von den Menschen und von Gott. Leben Sie wohl. Nun? Gut, dass Sie kommen, Polizeiminister. Ich bin entzückt. Was ist es? Ich fühle das Bedürfnis, meiner Verachtung von neuem Ausdruck zu geben. Schade, ich kam, um mir meine Antwort zu holen. Sie haben sie erhalten. Nein, ich habe sie noch nicht erhalten. Hören Sie zu. Ich habe diese Unterredung mit der Großfürstin ermöglicht, um morgen die Neuigkeit in den Zeitungen zu veröffentlichen. Es wird ein genauer Bericht sein, bis auf einen Punkt. Man wird das Geständnis ihrer Reue bekannt geben. Ihre Kameraden werden glauben, dass sie sie verraten haben. Sie werden das nicht glauben. Sie werden es wohl glauben müssen. Es sei denn, Sie legen wirklich ein Geständnis ab. In diesem Falle werde ich natürlich auf eine Publikation verzichten. Sie haben noch eine Nacht vor sich, um sich zu entscheiden. Meine Kameraden werden das nicht glauben. Aus welchem Grund? Haben Ihre Kameraden sich noch nie versündigt? Sie kennen nicht die Größe Ihrer Liebe. Nein, aber ich weiß, dass man nicht eine ganze Nacht an die Brüderlichkeit glauben kann, ohne eine Minute schwach zu werden. Ha, darauf warte ich. Sie erlauben, dass ich diese Nacht mit Ihnen zusammen verbringe. Sie brauchen sich nicht zu beeilen. Ich habe Geduld. Leg dich ein wenig hin, Dora. Ich friere. Komm hier, auf den Divan. Und deck dich gut zu. Wie lang diese Nacht ist. Und wie ich friere an den Kopf. Da kommt Stepan und wollen auf rasch öffnen an den Kopf. Nun? Sprecht! Orlov sagte uns, es könnte diese Nacht sein. Alle Unteroffiziere, die beurlaubt waren, sind zurückberufen worden. So wird auch Orlov zugegen sein. Wo wirst du ihn treffen, Stepan? Er erwartet Voinov und mich im Restaurant Sofiskaya, unserer Wohnung gegenüber. Hast du gehört, Annikov? Es wird diese Nacht sein. Noch ist nichts verloren. Die Entscheidung hängt vom Zaren ab. Die Entscheidung wird vom Zaren abhängen, wenn Jannik die Begnadigung verlangt hat. Er hat sie nicht verlangt. Warum hätte er dann mit der Großfürstin gesprochen, wenn nicht wegen der Begnadigung? Überall heißt es, er habe bereut. Wie soll man die Wahrheit wissen? Wir wissen, was er vor Gericht ausgesagt hat. Jannik sagte, er bereue, dass er nur ein einziges Leben habe, um es als Herausforderung der Gewaltherrschaft vor die Füße zu werfen. Ein Mensch, der das gesagt hat, kann nicht um Gnade winseln und bereuen. Nein, er will sterben. Was er getan hat, verleugnet er nicht. Wir werden es diese Nacht erfahren. Ich weinte und war zugleich stolz, als ich seine Prozessrede las. Der Tod wird mein letzter Protest gegen diese Welt der Tränen und des Blutes sein, sagte Jannik. Eine Welt der Tränen und des Blutes. Ja, das sagte er. Weine nicht, Dora. Er hat gewünscht, dass niemand seinen Tod beweine. Oh, jetzt verstehe ich ihn gut. Ich kann nicht an ihm zweifeln. Ich habe viel gelitten, weil ich feige gewesen bin. Dann habe ich in Tiflis die Bombe geworfen. Nun fühle und empfinde ich wie Jannik. Ich weiß es, Voinov. Dora, du darfst mich nicht falsch verstehen. Ich wünsche, dass Jannik lebe. Männer wie ihn haben wir nötig. Wünsche es ihm nicht, Stepan. Unser Wunsch sei, dass er sterbe. Du bist wahnsinnig. Wir müssen es wünschen. Ich kenne sein Herz. Ja, er sterbe. Aber er sterbe rasch. Ich gehe jetzt, Annenkopf. Komm, Voinov. Orlov wartet auf uns. Ja, geht und kommt bald zurück. Wir werden sofort Bescheid bringen. Der Tod, der Galgen und noch einmal der Tod. Ach, Annenkopf. Tja, Schwester.